Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Be Right, der Wrestling Talk mit Alex und mir, Ben. Ja, wir sind wieder da. Jubiläum. Jubiläum. Ja, ein bisschen 10, ja. Durchgehalten. Und wir müssen herzens euch mitteilen, das wird definitiv nicht die letzte sein. Es tut uns sehr leid. Wir nerven weiter. Ihr müsst leider weiterhin Dienstagabend mit uns verbringen. Das, ja, damit müsst ihr klarkommen. Wenn ihr aber vom Alex einfach nicht genug kriegen könnt oder von Wrestling-Infos, dann folgt uns doch einfach auf Instagram. Und ja. Oder auf Facebook. Wer nutzt noch Facebook? Wir nutzen noch Facebook. Ich. Ja, wir auch. Aber. Und TikTok vielleicht demnächst. Wer weiß. Oh, hat er gerade einen TikTok-Account angekündigt? Ja, schauen wir mal, ob ich es auf die Reihe kriege. Ich glaube, da sage ich mein Alter. Ich merke es nicht nur körperlich, sondern auch mit solchen Sachen. Was wir aber auf jeden Fall von euch wissen wollen, wir haben uns nämlich überlegt, wir machen jetzt ab jetzt immer so eine Frage der Woche. Deswegen schreibt uns doch bitte mal in die Kommentare, welche Wrestling-Liga ihr zum aktuellen Zeitpunkt aktiv verfolgt. Würde mich wirklich mal interessieren, weil ganz viele, der AEW-Hype hat für mich so ein bisschen abgenommen. WWE ist natürlich immer präsent, aber es gibt vielleicht auch ein paar Ligen, an die wir gar nicht denken. Und genau. Das wäre durchaus eben auch mal spannend. Ihr dürft auch gerne dann ein bisschen ausholen. Natürlich. Welche, zum Beispiel als Bestes sich momentan anseht. Ja. Sowohl gib uns ein paar Infos. Ordentlichen von den Matches her, als auch im Entertainment-Bereich. Storyline-mäßig. Ja. Genau. Also ich für meinen Teil verfolge zum aktuellen Zeitpunkt kaum aktives Wrestling. Wie sieht es bei dir aus? Zeitmäßig? Ich verfolge schon, aber nicht. Es ist ja fast nicht schaffbar, so viele Wrestling-Shows alle zu verfolgen. Ne? Also ich suche mir halt dann bestimmte Sachen raus, ab und zu mal AEW oder auch mal WWE. Aber ich bin nicht auf dem Laufenden, dass man sagt, ich wüsste jetzt, welche Storyline gerade hier oder da ist. Ne? Ich schaue es ja auch aus einem anderen Gesichtspunkt an. Ich schaue mir dann an, ey, was ist da für ein Athlet drin, was für eine Gimmick hat er, wie performt er im Ring. Ja, so in der Art schaue ich das mir immer an. Was ist das für ein Athlet? Das ist jetzt Meister Popper 1718 hat nämlich gefragt, gab es damals eigentlich Wrestler, gegen die man nicht antreten wollte, weil sie oft andere verletzt haben oder weil man mit denen nicht gut arbeiten konnte und ähnliches? Ja, das gab's. Also ich möchte da keine Namen nennen, aber es war ja immer so, wenn man in die Halle kam, Meister Popper, erstmal vielen Dank, dass du uns überhaupt anschaust, der und zuhörst, der, bevor ich es vergesse. Wenn man in die Halle kam, war es so, da irgendwo an der Wand war meistens ein Blatt gehangen und da waren die Matchpaarungen für diesen Abend gehangen. Und da ist man schon immer sehr neugierig drauf zugelaufen. Und dann schaut man halt so drauf und da hast du genau in den Gesichtern ablesen können von den Jungs, ob sie einen guten Gegner hatten oder einen nicht so guten. Ja, weil wenn dann schon so kam, dann wusste man, der ein oder andere musste gegen den einen oder anderen, der für schwierige Zusammenarbeit vielleicht bekannt war. Okay. Also es gibt unterschiedliche Typen. Die einen waren vielleicht verantwortungsloser im Ring, wo man da wirklich um seine Gesundheit sich Sorgen machen musste. Dann gab es wieder welche, die waren einfach überhaupt schwer im Ring, mit denen überhaupt zu arbeiten. Okay. Ja, also es gab schon die einen oder anderen. Aber Gott sei Dank waren es sehr, sehr wenige. Also der Großteil vom Roster, würde ich sagen, war gut zu arbeiten. Manchmal hat man halt natürlich einen Wrestler gehabt, wo die Chemistry, sagt man immer, nicht so gestimmt hat. Ja? Oder auch, wo vielleicht der Wrestling-Stil nicht genau zusammenpasste. Also mit dem konnte man dann vielleicht nicht so viel machen wie mit jemand anderen. Aber deswegen war es trotzdem immer noch ein gutes Match dann. Ne? Aber das war auf jeden Fall weniger als eine Handvoll, wo wirklich mal sagen konnte, oh Mann. Okay. Aber was dann, also es gibt ja auch Leute, die achten auf die gegnerische Gesundheit, okay, aber auf die eigene nicht während eines Matches. Ist das auch schwierig zu arbeiten? An sich schon, weil du willst ja auch nicht, dass sie sich verletzt. So wie du das jetzt gesagt hast, stimmt es nicht ganz, Ben, weil wenn derjenige nicht auf seine Gesundheit achtet, ist die Folge automatisch, dass er auf deine auch nicht achtet. Verstehst du? Weil er macht ja die Moves dann unsauber, weil ihm das wurscht ist mit seinem Körper. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel von der Ecke raus auf den Tisch springt oder irgend so ein Kack, ja, und der ihm ist es völlig egal, was mit seinem Körper passiert, dann ist ihm auch nicht dein Körper wichtig. So einfach ist das. Okay, ja. Gab es in einem Match mal den Fall, dass sich dein Gegner verletzt hat? Mich verletzt hat? Nee, sich verletzt hat. Mal ein Match, wo ich schon drin war. Weil, Bei einem ja. Match kann ich mich erinnern, ja, da habe ich gegen einen Wall gerungen, also meinen Bodyguard, nachdem wir einen Split hatten. Und da hatten wir irgendwo eine TV-Show und ich bin von der Ecke oben nach außen mit einem Crossbody auf ihn draufgesprungen. Und er hat das Fangen so umgesetzt, dass er einen Bomb gemacht hat, wie als wenn er gewesen wäre. Ja, aber es war halt Beton. Er ist halt voll mit dem Kopf hinten aufgeschlagen. Letzten Gehirnerschütterung gehabt, ja. Ah ja, da. Es gibt eine bestimmte Technik für all die da draußen zuschauen, vor allem Wrestling-Schüler. Man nimmt draußen den Bomb nicht so wie im Ring. Und das wird oft leider in den Wrestling-Schulen nicht gezeigt. In anderen. Gab es ja auch mal den Fall, wo wir, egal, komplett anderes Thema. Wie war es für dich, durch, keine Ahnung, einen Tisch zu fliegen oder sonst was oder ähnliches und so weiter? Ist das immer sowas gewesen, wo du dir dachtest, oh fuck, ätzend, kein Bock da drauf? Oder war dir das eigentlich wurscht? Gerade Nein. Tisch oder sowas? Nee, war mir nie wurscht. Also mir ging es nicht um die Schmerzen, sondern es eher um das erhöhte Risiko, sich zu verletzen. Ja. Und dass jedes Mal, wenn man durch den Tisch geht oder jemand halt auf jemanden draufspringt, natürlich auch, das ist nicht so gut, ja, wie soll man sagen, abschätzbar, wie dann das Endresultat sein wird. Vor allem die Tische, die man in der WCW verwendet hat und auch bei der WWE. Das waren immer so Banketttische und die hatten ja immer entweder so eine Metallumrahmung oben an der Tischplatte oder eine Plastikumrandung. Und wenn es blöd läuft, der Tisch bricht auf jeden Fall durch das Gewicht. Aber diese Umrandung, die bricht natürlich nicht. Die verbiegt sich, die reißt oder was auch immer. Und ich habe da schon üble Sachen gesehen. Also dem einen Wrestler ist mal so ein Teil hier rein und da wieder raus. Ja, der hat dann so eine lange Narbe gehabt, so dick wie mein Finger. Ja, das war damals beim Scotty Riggs, ein Teil von dem Tag Team American Males mit dem Buff Bagwell. Und beim anderen war es ja beim Fit Finlay. Da ist ja so das Teil hinten rein bei der Wade, dann runter am Knochen und dann ist die Wade so weggegangen. Ne? Und hat auch den Nerv damit durchtrennt und der konnte dann sehr, sehr lange nicht mehr richtig laufen. Gott sei Dank hat sich der Nerv erholt, aber es können da immer mal schwere Sachen passieren. Deswegen alle, die so Backyard Wrestling da draußen machen oder so, ich verstehe eure Leidenschaft, aber meistens ist es so, dass ihr alle so talentiert seid, sucht euch eine gute Wrestling-Schule, lernt es richtig und werdet ein großer Star und beendet mit eurer Karriere vorher mit eurem Backyard Wrestling irgendwo in einem Hinterhof vor vielleicht fünf besoffenen Zuschauern. Na? Also das kann ich empfehlen. Weil ich kenne viele ehemalige Backyarder, die echt was drauf haben und es wäre einfach zu schade, das Talent dann zu vergeuden. Ja, ich meine, du hast ja etliche dann in der Schule wahrscheinlich noch ausgebildet und so, die vorher Backyard Ja, gemacht haben und genau. also, ja, macht euch nicht zwingend so kaputt. Also, das wäre vollkommener Käse, ja. Und jeder braucht seinen Körper auch noch einmal altes. Also, na, passiert ja Ja. schon. Und Alterserscheinungen kommen so oder so. Also, das ist ja das Ding, unabhängig vom Wrestling jetzt auch mal noch. Also, Sprichst du gerade, Benny? ja, dass ich vielleicht einfach mich schwer, Mach ohne es einfach. Stöhnen aufzustehen, ist es schon schwer, muss ich sagen, ja. Nee. Boah, das ist so, wie der Ben sagt. Wer ist, also Flamur Dinho fragt, also das ist eine sehr subjektive Frage. Das ist eigentlich, also er fragt quasi, ist John Cena größer als Edge, Batista, Triple H oder sogar Sting? Das ist natürlich super, super subjektiv. Aber würde mich jetzt schon mal interessieren, wer ist deiner Meinung nach dein größter Wrestler aller Zeiten, abgesehen von deinem Vater? Also, wie war der Screenname? Flamme? Flamur Dino. Ich habe aber keinen Plan, ob ich es richtig Flamme. ausgesprochen habe. Vielen Dank für deine Frage und fürs Zuschauen. Der größte Wrestler aller Zeiten. Das müsste man eigentlich in Epochen unterteilen. Ja, dass man das weiß. Ich kann nur sagen, welche Wrestler ich immer sehr entertaining gefunden habe und aber auch sportlich sehr respektiert habe. Ja, das ist einmal der Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Wahnsinniges Charisma, entertaining und auch ein Superathlet. Ja, dann The Rock. Auch ein Superathlet, unwahrscheinliche Promo-Abilities, ja, also der hat auch die Hütte zum Kochen gebracht, ja. Dann Stone Cold, Steve Austin, auch unwahrscheinliches Charisma, super Worker, habe auch viele, viele Matches gegen ihn gerungen in der WCW. Und sehr netter Kerl auch. Und ja, Charisma und Promo-Talent. Ja, also auch da ist einfach der Hammer. Also bei den Leuten, das ist schon extrem. Und ja, früher Hogan, ja, Hogan muss man auch erwähnen, weil er einfach die Menschenmassen in den 80er begeistert hat. Ja, und 80, 85.000 Zuschauer in der Arena geholt hat. Er war jetzt vielleicht vom Wrestling-Stil her nicht gerade bei den meisten, heutzutage bei den meisten Fans vielleicht nicht so beliebt, weil er halt nicht diese ganzen Flips und das gemacht hat. Aber er hat definitiv Promos gekonnt. Er hat sich gut verkauft im Ring. Er hat Entertainment gemacht. Er hat Charisma gehabt. Also das muss man schon auch würdigen, weil es geht ja nicht immer bloß um das Sportliche im Ring, sondern auch um das Charisma und dass die Leute, dass man als Wrestler fähig ist, bei den Leuten Emotionen hervorzurufen. Darauf kommt es ja an. Da Und passt gar. Undertaker ist natürlich auch Sehr sein gut. Stil und das alles, ne? Klar. Und lass mich ausreden, da gibt es ja noch Ach einige. Gott, wie konnte ich es Ja, wagen? Ja, mindestens. nein, nein, nein, nein. Ist okay. Viele hacken immer auf den John Cena zum Beispiel rum. Ja, verständlich aus Fansicht, der wurde halt so viel gepusht, ja, dass das einen zum Hals raushängen kann. Aber er ist wirklich ein Superathlet. Ich habe von denen schon Matches gesehen, das ist der Wahnsinn. Also der ist wirklich ein guter Worker und auch ein Promotalent. Ja, also nicht umsonst wurde der so gepusht. Ne? Ja. John Cena haben wir doch, glaube ich, 2012 in München getroffen. Der war da, glaube ich, dabei, ja. War der dabei? Ja. Ich glaube schon, der war da. Ich glaube, der war da dabei, ja. Ey, das ist aber auch ein Viech, ne? Wenn der vor dir steht, der ist schon auch unglaublich breit und so weiter. Also, Schöner Schrank, ja. Und kann sich gut ja. bewegen und hat ja diese Form über die ganzen Jahre beibehalten. Ne? Also, Das ist ja krass. Also. Leidenschaft kann man eigentlich keinen Wrestler absprechen. Das ist einfach so. Ne? Die Wrestler, die das über einen gewissen Zeitraum einfach machen und immer auf Top-Level sind. Ja. Wie hat sich das Wrestling deiner Meinung nach oder was ist der größte Änderungspunkt, der sich von den 90ern bis jetzt geändert hat? Naja, wenn man heutzutage als Wrestler aktiv ist, ist man tausendmal schneller berühmt, würde ich sagen. Man kann sich viel, viel schneller einen Namen aufbauen und man kann sich auch viel schneller selber vermarkten, einfach über die ganzen einschlägigen Plattformen, sozialen Medien da, was es gibt. Ja, also man hat viel mehr Möglichkeiten, aus sich selber eine Marke zu machen. Ist eigentlich gar nicht mal zu einem gewissen Grad abhängig von der Promotion, aber man kann auch selber viel dafür tun. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil für den Wrestler an sich. Ja. Nachteil ist natürlich auch, wenn man zu früh in den Ring steigt, als Rookie oder was auch immer, dass halt jeder auf der Welt, auch wenn es vor irgendeinem Handy aufgenommen worden ist, sieht, wie scheiße du bist. Ja, also deswegen ist es immer gut, auf den Trainer zu hören und zu warten. Lieber Das ist länger beraten, aktuell. bis man bereit ist, ne, in den Ring zu steigen. Aber was hat sich in-ring-mäßig verändert? In der Ring ist es einfach so, dass es wesentlich mehr Athleten gibt. Also nicht Athleten vom Sportlichen oder was ist, sondern einfach von dem. Heutzutage machen sehr viele Leute Flips und alles Mögliche. Das war früher eher nicht so. Ja, da hat es ein paar Wrestler gegeben, meistens Japaner oder Mexikaner, ja, die diese ganzen Flips und das alles gemacht haben. Die Engländer und auch die Deutschen waren mehr Techniker. Ja, und Amerikaner waren eigentlich hauptsächlich Powerhouses, die meisten. Also es gab auch Techniker, wie jetzt zum Beispiel Bret Hart, ne, Owen Hart und so. Aber die anderen waren alle Legion of Doom und solche Leute. Ja, es waren einfach Steiners, Powerhouses. Ja, dann gab es noch die Brawler und das gibt es zwar heute schon auch noch, aber es sind einfach sehr viele so Leistungssportler, wie nennt man das, Turnerathleten dabei, die ganz viel das Flips-Zeug und was weiß ich können, ja. Aber machen Sie sich damit nicht selbst auch das Leben schwer? Ja, definitiv. Also Ja, früher, ne? also es gibt ja, der menschliche Körper hat irgendwo eine Grenze, was er machen kann und aushalten kann. Und ich glaube, heutzutage sind die Jungs da alle schon gut an der Grenze. Ja, also drüber zu gehen, also es ist ja so, der Zuschauer wird ja von den Wrestlern und vom Programm wird er wie, ja, wie sagen wir, geschult. Ja, die gewöhnen sich an ein bestimmtes Level und man braucht dann immer ein bisschen mehr, um irgendwie dann nochmal den Kick zu bekommen und sagt, boah, war das krass, was für ein Hammer-Match und so und so, so. Ja, aber wenn du jetzt schon permanent am Limit bist, wo willst du dann hingehen? Es gibt einfach irgendwann keinen weiter und höher. Ja, und das ist halt dann schade für die Fans irgendwann. Und das denke ich mir halt auch. Also, weißt du, früher war es halt so, da kam, keine Ahnung, wurde von der Ecke Leg Drop zum Splash, Beispiel. ja, irgendwas in die Richtung. Jetzt halt muss es ein 450-Splash sein, damit irgendwie Ja, noch aber auch da Reaktionen tun die gezogen Leute werden. heutzutage nicht einmal mehr so würdigen. Ne? Das Ja, also, dass die Leute einfach Reaktionen ziehen, es ist ja unglaublich schwer. Also, es ist. wie würdest du jetzt rangehen, wenn du sagst, du willst jetzt Reaktionen ziehen beim Publikum? Ja, es kommt jetzt drauf an, ob ich jetzt Face oder Heel werde. Such dir eins aus. Also okay, als Heel ist es ja fast zu leicht, weil du provozierst ja gerne. Ja, aber muss man auch können. Na, Also, natürlich. aber nee, da ist wahrscheinlich die Ringpsychologie der ausschlaggebende Faktor. Hm, Weil, das wären wir bei dem Thema, ja. ja, weil wenn du jetzt nur Flips machst, ja, dann ist es schön sportlich anzuschauen. Aber wie ich schon oft betont habe, es kommt immer darauf an, eine emotionale Bindung zu den Fans zu bekommen und ihn mit praktisch in diese Atmosphäre, in dieses Kampfgeschehen emotional mit reinzuholen. Und nur mit Flips wird man das nicht schaffen. Da muss Ringpsychologie dahinter und Charisma ist auch was Wichtiges. Ja, du musst ein Gefühl dafür bekommen, wann die Zuschauer was brauchen. Ja, also das ist nicht so einfach. Ne? Also man kann, es gibt viele gute Athleten da draußen, die sind Sportler und die arbeiten sich den Hintern ab. Ja, und trotzdem ist im Zuschauerraum ist so leise, dass du eine Nadel fallen können. Und es ist einfach, weil es die Ringpsychologie vergessen und die Zuschauer nicht mit reinnehmen in das Kampfgeschehen. Was ist eigentlich die nervigste Paarung? Face-Face, Heel-Heel? Was ist nerviger? Das kann man pauschal nicht beantworten, weil die schönste Paarung ist natürlich Face gegen Heel. Klar, logisch. Deswegen habe ich das gerade zur Auswahl Face-Face. gestellt. Face-Face ist auch okay. Ja, wenn du einen guten Techniker hast. Heel, Heel, meines Erachtens ein bisschen langweilig irgendwann, weil es dann einfach nur ins Brawlen geht. Ja, also du machst vielleicht ein bisschen Comedy draus. Aber generell ist es immer abhängig von deinem Gegner, wie gut der tatsächlich ist. Und wenn der gut ist, dann wird jede Paarung in irgendeiner Weise ein gutes Match, weil dann die Ringpsychologie dahinter ja auch steckt. Dann. Man kann aber nicht pauschal sagen, nur weil ein Match mal schief ging, also weil es kacke ist, war einer von beiden schlecht, Nee, oder? Also das ist ja auch bei den Wrestlern gibt es auch Tagesform und alles eben. Mögliche. Ja, also das kann man jetzt nicht sagen. Ne? Aber wenn es halt öfters passiert, dass jemand vielleicht nicht so ein gutes Match hat, ja, damit kann man schon darauf schließen, okay, irgendwie ist da die Chemistry mit den anderen Wrestlern irgendwie nicht da. Ne? Habe ich auch schon in der Vergangenheit gesehen. Ja, klar. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema, wo man sagen, wo du mich vorhin gefragt hast oder war es in anderen Folge, genau. Ob man die Nase rümpft, wenn man jetzt weiß, man muss gegen den oder den. Das war am Anfang hier, ja. Ja. Flamur Dino fragt auch noch, der hat mehrere Fragen gestellt, ich nehme ja nur zwei jetzt an der Stelle mal raus. Verfolgt WWE, eventuell WXW oder auch andere deutsche Ligen, um Talente zu scouten? Oder kann es auch mal sein, dass ein WWE-Offizieller in Deutschland bei den Ligen vorbeischaut? Also als Wrestler oder als Wrestling-Schüler sollte man immer bereit sein für die Chance. Es ist einfach so, man muss bereit sein. Wäre ich damals nicht bereit gewesen, ein Match zu haben und gut zu performen, hätte ich nicht meinen Vertrag in Amerika bekommen. So ist es einfach. Oder auch bei der CWA nicht bekommen. Man muss bereit sein. Ja? Man kann nie wissen, wann eine Chance kommt. Oder wann tatsächlich mal ein Scout in der Tür steht. Das machen die gerne, dass die irgendwie sich unangekündigt mal vorbeischauen. Das ist einfach so. Ne? Also von daher muss man einfach bereit sein, um sich am besten zu präsentieren. Ob die jetzt die Ligen verfolgen, also das Produkt an sich, da kann ich keine Aussage drüber machen. Ja, also ich weiß zum gewissen Grad, dass sie vielleicht das eine oder andere mal anschauen. Ich denke aber, die haben ihre Scouts, ja, und die Scouts, die scannen die Szene und schauen sich bestimmte Wrestler an. Und dass sie nur eine Liga oder die andere Liga verfolgen, das bezweifle ich. Die schauen sich die Wrestler an und schauen, weil die sind ja an die Wrestler interessiert, die sind ja an die Ligen interessiert. Ja? Und wenn jetzt ein Wrestler überall gebucht ist, ja, dann schauen sie sich von den Matches an und so läuft es dann. Und gerade aus dem Punkt werden ja auch immer wieder Wrestler nach Amerika rübergezogen. Also ist ja klar, dass nicht zuletzt waren ja, boah, Aigle Blanc und Mike DiVecchio sind ja rüber. Die waren ja bei der WXW regelmäßig zugegen. Also dementsprechend Genau. klar, Also der natürlich. Name der Ligen ist denen da natürlich dann schon ein Begriff, wenn sie irgendwo Talente sich holen, ne? Ist klar. Aber wie gesagt, die sind eigentlich der Talente interessiert. Ja. Wie lief das jetzt ab während der Show? Also, das ist auch noch eine Frage von ihm. Hattet ihr Backstage dann Fernseher, wo ihr das anschauen konntet Ja und klar, Ähnliches? wir mussten ja wissen, was die Konkurrenz, also die WWF oder WWE jetzt Ja, Moment, das sind machen. zwei unterschiedliche Sachen. Wenn ihr die Show anschauen wolltet, die gerade bei euch lief, also wie darf ich mir das vorstellen? Waren im Lockerroom zwei Fernseher nebeneinander? Auf der einen Seite lief die aktuelle Show von WCW, auf der anderen Seite lief die aktuelle Ausgabe von WWF und ja. Genau. Genau so Ach, war's. Quatsch, echt jetzt? Genau. Okay, Und auf was hast du? natürlich hat er mal auch dann seinen Stolz als Wrestler und sagte, okay, wir sind jetzt hier bei der WCW, wir wollen natürlich, dass WCW weiter Nummer 1 bleibt, weil WCW war ja für 1,5 Jahre Nummer 1 in den Ratings und haben dann halt immer unsere Matches dementsprechend angepasst und dann war es natürlich die gegen uns und so weiter. Ne? Das war schon so ein Competition, auch bei den Workern. Weißt du, ob es bei der WWF genauso lief? Also bestimmt lief es da genauso, kann ich mir nicht anders Ich gehe vorstellen. davon Also, aus, ja. ja, gut. Also das heißt, ihr habt euch die WWF-Show angeschaut und du wusstest einfach, du musst noch einen draufsetzen, jetzt als nächstes kommt das und das Match. Waren die zeitmäßig abgestimmt? Also, keine Ahnung, der eine ging in die Werbung und dann hat der andere bewusst keine Werbung gemacht oder sowas? Also, Nee, oder? das habe ich so nebenbei mitbekommen, dass die sich da gegenseitig rumgestiefelt haben, ja. Okay, ja gut. Liegt ja auch irgendwo nahe, letztendlich. Warte. Gut, jetzt sind wir an sich schon wieder am Ende. Echt? Na, Moment, Moment, Moment. Also bevor jetzt alle gleich ausschalten. Ich glaube, ich muss mir auch mal hier eine Uhr hinstellen, ja, und das ist eine Folge, weil ich glaube, du erzählst immer hier ein bisschen. Moment, Moment, bevor jetzt alle ausschalten, ich will noch ein bisschen Platz lassen, weil ich hätte noch gerne eine Road Story von dir. Eine Road Story. Okay, also wie war das damals, Ben, wie wir nach München gefahren sind? Da, wo wir von der, wo du mich in der Pampa mit der Limousine abgeholt hast, ja, Ja, das genau. weiß ich noch, ja. Und ich dann erstmal wieder einen Anzug anziehen musste, ja, ich weiß, ja. Okay, Road Story. Welche wollte ich denn da erzählen? Okay, fangen wir noch mal mit der an. Wie ich jung, also ganz jung war in der MECW, also gerade erst rübergekommen bin, und ich meine ersten Roadtrips hatte, war ich ja noch nicht fähig, ein Mietauto zu mieten, weil ich ja noch keine 25 war. Da muss man nicht 25 sein, da drüben ein Mietauto zu mieten. Also war ich immer darauf angewiesen, dass ich immer bei irgendjemandem mitfahren, ja, konnte oder durfte. Und dann habe ich mich an schon ein paar etablierte Wrestler herangewagt und habe die halt gefragt. Und das waren schon Top-Kader, ja, die mich da dann mitgenommen haben. Ja, und dann war das so, dann haben die, wir waren zu viert. Zwei in jedem Auto, Mietauto. Und dann sind die bei einer Tankstelle gehalten, haben gedacht, hey, was geht denn jetzt ab? Und sind sie reingehen, getankt haben sie nicht. Haben total viel Eier und Milch und was weiß ich alles gekauft. Da habe ich mir gedacht, ne, das wird sicherlich zur Ernährung gehören. Ich war ja da wie ein Schwamm. Ich habe alles versucht aufzusaugen, ja, dass ich lerne, ja. Und weil mit Ernährung, da sind ja die Amis eh krass drauf und Bodybuilding und, ne. Und dann ich war noch im Auto und kam mein Fahrer dann wieder rein, haut es mir alles auf den Schoß. Und die anderen schlugen auch ein. Und dann sind sie wieder gefahren. Und dann zuerst waren sie hintereinander auf der Straße, dann zieht das andere Auto parallel neben uns her. Also es war eigentlich auf der Seite, wo ich gesessen bin. Und die Fahrer schauen dann zu uns rüber, grinsen irgendwie komisch, lassen die Scheiben runter und dann kamen Eier geflogen, Milchtüten geflogen. Was geht denn jetzt? Aber ich habe mit geschockten Augen, ja, habe ich zu meinem Fahrer gesagt, was ist denn da los, ey? Was macht denn? Er sagt, lass das Fenster runter, darf zurück, ja. Und dann ging das halt dann hin und her durch die ganze Stadt. Ab und zu wurde das eine oder andere Auto auch gerammt, also von den Mietautos, ja. Das war also richtig. Ich habe echt gedacht, ich bin ein falscher Film. Ja, aber ich war jung und total überfordert mit der Situation. Sowas würde ich Ja, natürlich. niemals machen, ja. Aber du bist da ja irgendwie in. Ja, das war ein Top-Kader. Du bist der absolute Rookie da, ja. Und du willst ja auch nicht sagen, nein, das mache ich nicht. Ja, also. Ich meine, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, irgendwie zu leben. Ja, aber es war halt geschockt, ja. Und das, ja, es ist das bestimmt ja, ein paar Minuten lang gegangen und dann war auch alles wieder gut. Ja. Das Dann habe ich mir klingt toll. gedacht, ach du meine Güte, was haben wir hier eingelassen? Ja, okay, das klingt jetzt nach so einer Star-Story, sowas. So. Das mache ich auch bloß, wenn ich irgendwo ein Star bin oder ein Top-Kader oder sonst was. Ja, es waren Ansonsten, schon Stars, ne? ja, ansonsten Die würde haben ich halt. sowas nicht machen. Wir haben das Leben on the Fast Lane voll genossen und die waren sich ihr Status bewusst irgendwie. Oder was heißt das? Auch wenn man Status hat, sollte man eigentlich solche Sachen nicht machen, aber das Leben ist da anders. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist Alles gut, man kommt genau. alles, man kommt, wenn man so ein Leben lebt, kommt man mit vielen Sachen einfach durch, was man als normal und nicht durchkommt. Ja, also ich hatte ja auch schon Strafzettel. Der war $450, war ein Riesenscheiß Strafzettel. Was Ja. hast du denn da gemacht? Ich war zu spät dran für den Flug und wollte den halt noch erreichen, bin halt ziemlich, ziemlich schnell gefahren. Aber normalerweise wäre der Schein weg gewesen und ich wäre im Knast gelandet. 450 Ja. Dollar. Ja. Aber das war nur, weil ich ein Wrestler war und der Polizist, der hat Wrestling cool gefunden, der hat mich cool gefunden, hat gesagt, eigentlich wärst du jetzt in Jail, aber ich will dich ja auf der nächsten Show sehen. Deswegen stelle ich dir einen Strafzettel aus und ich habe mir gedacht, Ach gut, vielleicht $50. Dann lächelt er mich so an. Das ist alles, was ich für dich machen kann. $450. Und ja. Ich glaube, es war sogar noch mehr. Also es war schon ein Haufen Geld. Ja. Aber du bist zu deinem Flug dann gekommen. Ja, bin ich ja. Wahnsinn. Okay. Gut, aber spannendes Thema noch für die Zukunft. So Star-Allüren oder ähnliches. Ha haben die irgendwann mal Ärger bekommen, weil wegen den Mietautos? Haben die selber gezahlt oder die WCW gezahlt? Nee, die musste man zu der Zeit noch selber zahlen. Also Ah, okay. ich musste dann am Anfang meines Vertrages immer die alles selber zahlen. Später habe ich es mir rausgehandelt, dass es mir gezahlt wurde. Kann natürlich sein, dass die schon nicht mehr Dass zahlen. es ihnen deswegen richtig egal war, okay. Ja, also Miet auch, genau. Ne? Okay. Okay, verstehe. Alles Die klar. waren da auch verrückt und ja, keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir aber endgültig am Ende. Also fertig für heute. Sicher. Ganz sicher. Ganz sicher, Ganz sicher. Also wir machen Leute, jetzt wie Schicht im Schacht. es immer ist, ich hätte noch so viel Zeit, ja, aber der Bände macht immer Absolut. direkt Ja, noch das war noch den wäre. vollen Heel aus dir. Ist okay, krieg Hassbotschaften. Schreibt in die Kommentare Hassbotschaften. Oh nein. Komm ich damit absolut klar. Ist okay. Nee, Alles klar. der Ben ist ein ganzer Liebe. Nein, hör auf, meinen Ruf zu zerstören. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Würde mich freuen. Servus. Ciao.